Kur in Marienbad von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Der geheime Mittagstreff. Ein paar Tage später musste Herr S. mit Bedauern bemerken, dass seine Rückenschmerzen wieder schlimmer geworden waren. Diese Schmerzen strahlten jetzt weit über die Lendenwirbeln bis über das Becken und in seinen linken Fuß, was ihn dazu nötigte, den bereitgestellten Rollstuhl zu verwenden, um jetzt in den Salon zu kommen. Herr Brankowitsch saß bereits pünktlichst um 11:30 am Tische. Auch ihm wurde Anfang der Woche ein Rollstuhl verordnet, in welchem er jetzt vorgebeugt saß und nachdenklich in seinem Salat herumstocherte. Den Grund dafür gab Herr Brankowitsch nicht bekannt, nur dass das alles auf Empfehlung der Ärzte geschehen sei, nachdem wohl während einer seiner Therapien irgendetwas vorgefallen wäre. Jedenfalls sei er nun von ihnen dazu angehalten worden, in seinem eigenen Interesse einen Rollstuhl zu verwenden. Das Essen schmeckte ihm allen Anschein nach nicht besonders, wie er es unschwer kennen konnte. Nach einer freundlichen Begrüßung schilderte Herr Brankowitsch mitleidig seine fortwährenden Schmerzen im unteren Bereich der Wirbelsäule. Die Ärzte meinten, es sei normal und gehöre sogar zum Genesungsprozess, dass die Schmerzen nach einer positiv angeschlagenen Therapie vorübergehend schlimmer werden können. Aber darum könne er sich jetzt auch nichts kaufen, wie er bissig für sich feststellte. Er fragte, während er die Reaktion Herrn S. durchgehend musterte, ob er ihn nicht begleiten wolle zu einem Wirten des nahegelegenen Ortes Kmauern. Dort könne man speisen wie die Götter auf dem Olymp, und es würde nicht einmal besonders viel kosten, schwärmte Herr Brankowitsch. Herr S. willigte zu seiner eigenen Überraschung ein. Die Damen hätten heute ihren Rumbertag und würden ja vermutlich ohnehin erst viel später speisen. Daraufhin trafen sich die zwei Herren, nachdem sie sich ausgefertigt angekleidet hatten, ungefähr eine halbe Stunde später schon vor dem Kurbad und rollten auf gleicher Höhe nun die schmale Allee unweit des Kurbades entlang. Buntes Blattwerk von ehrfurchtbittenden alten Eschen lag bereits auf der schlecht asphaltierten kleinen Straße und klebte jetzt an den Rädern der Rollstühle. Der Winter kündigte sich an, meinte Herr S., während er einen Moment innehielt, um sich seine dicke Weste aus Schafwolle enger zu knüpfen und die weiche Flanelldecke etwas weiter unter sein Gesäß zu klemmen, so dass es nun auch von der Nähe betrachtet einen ordentlichen Eindruck machte und gleichsam besser gegen den Wind zu schützen vermochte. Vorfreudig schoben die Männer abwechselnd etwas schneller, dann wieder etwas zaghafter die großen Räder ihrer Rollstühle. Unmittelbar vor der nächsten Ortschaft dann vermochten sie, dem Terrain geschuldet, sie sogar behutsam etwas bergab rollen zu lassen. Ein kindliches Lächeln legte sich auf ihre faltigen Gesichter, während sie von der Anstrengung noch etwas verausgabt, schnaufend zu einem mehrstöckigen alten Gebäude rollten. Das Etablissement befände sich im vierten Stock dieses alten, schäbigen Gebäudes. Herr Brankowitsch erklärte, dass die Gastronomie von der Kurheilanstalt finanziert werde, was wohl der Grund dafür war, dass das Essen dort so besonders günstig zu bekommen sei. Der Nachteil ist nur der lange Weg hierher, wie auch die obligatorische Untersuchung der Kurgäste. Herr S. war sich nicht ganz sicher, was er von dem Ganzen halten sollte, aber er hatte sich dann doch dazu durchringen können, in das Angebot des Herrn Brankowitsch einzuwilligen. Den Großteil der Überzeugungsarbeit aber hatte wohl der knurrende Magen für ihn bereits erledigt, der ihn unnachgiebig dazu anhielt, nun in den antik wirkenden Lift zu steigen und in den vierten Stock zu fahren. Oben angekommen, wartete sein Gefährte bereits auf ihn, während er das schwere Eisengitter beiseite schob, um aus dem Lift zu rollen. Dort wurden sie plötzlich von zwei Schwestern empfangen. Eine der Schwestern hatte einen sehr strengen Gesichtsausdruck und war auch etwas zu korpulent, als dass man es gemeinhin noch als schön hätte betrachten können. Ihre etwas jüngere Kollegin dagegen, die wohl die Funktion einer Sekretärin überhatte, wie gleichsam auch für den Besuchempfang zuständig war, lächelte uns freudig entgegen, während sie uns höflich bat, einzutreten. Ein weißer Engel! Wie er es sich verpflichtet sah, seinem Gefährten leise zuzuraunen. Dieser nickte nur wissend in stiller Zustimmung und wartete geduldig auf das Kommende. Ein silberner, mit einem weißen Lacken verhüllter Speisewagen wurde von der zweiten Schwester leise herangerollt, während der Blutdruck Herrn S. von der jüngeren Kollegin gemessen wurde. Sie hatte ebenholzschwarzes langes Haar, ein gepflegtes Äußeres und roch auch sehr angenehm. Es war eine unterschwellige Mischung aus Flieder und Bergamott, wie Herr S. festzustellen glaubte. Während sie die Apparatur an seinem Handgelenk befestigte, vermochte er ihr tief in die klaren, hellbläulich-grauen Augen zu blicken. Als sie kurz darauf innehielt und sie ihre langen, gepflegten Wimpern aufschlug, bemerkte sie seinen Blick und schenkte ihm erneut ein frohes und unschuldiges Lächeln, das das Herz Herrn S. je zu erwärmen vermochte. Die Apparatur an seinem Handgelenk piepste ein paar Mal und daraufhin von der komponenteren Schwester behutsam abgenommen zu werden, während sie sorgfältig die abgelesenen Werte niederschrieb. Ihm wurde mitgeteilt, dass er sich nun, da er so geduldig innegehalten hatte, endlich am Buffet gütig tun dürfe. Sein Gefährte hatte gleichsam bereits damit begonnen, seine Teller zu befüllen. Es gab herzhaftes Geselchtes mit rostbraun angebratenen Erdäpfel, perfekt gelungenen Spiegeleiern und gut gewürzten Spinat. Als Dessert gab es dann Potpourri aus Torten, Pudding und Orangenspalten. Die beiden Männer stillten zufrieden ihren Hunger, tranken ein erfrischendes Weißbier dazu und störten sich nicht weiter an dem leisen Geplauder oder plötzlichen Gelächter der beiden Schwestern. Ende des dritten Kapitels, gelesen von Schalkmar.